Zum heutigen Volkstrauertag wiederholen wir ein Hörspiel von Philippe Mignana, Die Krieger. In 4 langen Monologen, gehalten von Soldaten und einer Soldatenfrau, zeichnet der Autor ein teils beklemmendes, teils makaber-komisches Bild von den Schrecknissen des Krieges. Hören Sie unter der Regie von Gerhard Willert in den Rollen Angelika Domröse, Ulrich Mattes, Hilmar Tate und Udo Samel. Die Krieger von Philippe Mignana. Ich habe ganz zarte Handgelenke, zerbrechlich fast. Leider. Und es ist schrecklich für mich gewesen, zu graben. Aber ich habe graben müssen. Es musste ja sein. So habe ich mindestens 2 Jahre lang gegraben, von Flandern bis Mazedonien, von Ostpreußen bis zu den Karpaten. Nein, so viel habe ich natürlich nicht gegraben. Aber oft schien es mir, als täte ich nichts anderes als das, graben. Und wenn ich nicht grub, dann hatte ich gerade die Cholera oder die Ruhr, weil ich nämlich die Cholera gekriegt habe und die Ruhr auch. Und bloß weil ich so viel gegraben habe und wegen dieser Ruhe andauernd den Arsch im Freien hatte, wurde mein Schicksal gnadenlos besiegelt. Ich erzähle gleich von dem furchtbaren Geschehen, das mein Leben entstellt hat. Mein Schicksal ist meiner nicht würdig. Wo ich doch alles so hoch achte wie möglich, da ist mein Schicksal über mich gekommen, so niedrig wie möglich. Also jedenfalls auf absolut skandalöse Weise. Denn es war genau in der Stellung, wie ich eben sagte, den Arsch im Freien mit diesen fürchterlichen Krämpfen im Darm, in einem Zustand solcher Verwirrung, dass ich ohne es zu wollen dem Feind ins Visier geraten bin. Und der Feind hat nicht gezögert, mich zu verstümmeln. Ich bin oft verletzt worden, besonders am Bein. Mein Schienbein stand im Freien. Ich habe Angst gehabt, es gibt Wundbrand. Und dann war es mein Freund, der Schuster, der ihn gekriegt hat. Wir spielten Karten, der Schuster und ich, in einem von diesen Löchern, die ich gegraben hatte. Und in denen lebten wir, in diesen Löchern. Und es gab so viele davon, weiß Gott, so viele gab's davon. Alle Soldaten gruben die. Wie Gräber waren sie. Und sind ja dann auch oft welche geworden, nicht wahr? Und eine Granate ist explodiert, das Bein vom Schuster schoss im Gleitflug daher. Und er hat seinem Bein hinterhergeschaut und hat gesagt, oh, ich glaube, das ist mein Bein. Der Kugelhagel ließ nicht nach. Als die Sanitäter ihn endlich fortschaffen konnten, hatte der Wundbrand schon eingesetzt. Und der Schuster stank aus dem Stumpf. Ich hatte von vielen Dingen des Lebens keine Ahnung. Das hat mich sehr erschüttert. Ich habe den Schuster sehr gemocht. Und immer weiter graben, Tag und Nacht graben. Der erste Tote, der mein Freund war, das war ein sehr schöner Metzger. Mit einem weit aufgerissenen Auge, das andere zu. Und er streckte die Zunge raus. Seine Arme waren ein Brei und es war August. Aber es war Krieg. Beim Marschieren konnte ich das duftende Heu riechen. Da sehe ich dieses offene Auge, diese rausgestreckte Zunge und habe mir gesagt, da haben wir es. Das musste ja mal passieren. Da ist also einer und es ist mein Freund, der Metzger. Ich bin näher rangegangen und habe gesehen, dass er lachte. Seine Schädeldecke war davon geflogen, als hätte man ein gekochtes Ei geköpft. Ich gebe zu, dass ich mir seine Arme lieber nicht angesehen habe. Sie sahen aus wie bluttriefende Putzlappen. Der Metzger stank auch zum Himmel. Aber so sehr der Schuster mir unangenehm gewesen war, so sehr faszinierte mich der Metzger. Ach, der Geruch des Todes, wie leicht und beunruhigend er ist. Wie das Wasser in einer Blumenvase mit Flieder nach einer Woche. Das Blumenwasser vom Flieder ist widerlich, wenn es nicht gewechselt wird. Aber ein bisschen geschlechtlich auch. Mein Penis war oft ungewaschen, manchmal mehr als 40 Tage lang. Er erinnerte mich an fauliges Blumenwasser, wenn ich daran roch. Aber reden wir noch nicht von meinem Penis. Denn auf den hat mein Schicksal sich ja gerade versteift. Ich habe angefangen, in den Weizenfeldern zu graben. Das Korn stand im Halm und es tat mir weh, diese schönen Weizenfelder zu beleidigen, wo die Luft noch dazu nach Pflaumen roch. Aber die Frauen hatten rote, geschwollene Augen. Sie flohen vor dem Krieg mit Kindern auf dem Arm und Matratzen. Es waren viele Alte und Junge. Und ich hatte Lust, meine Strümpfe auszuziehen und schwimmen zu gehen. Aber es musste gegraben werden. Also gruben wir uns in die schönen Weizenfelder ein. Meine Strümpfe haben es nicht überstanden. Als der Sommer zu Ende ging, habe ich meine Eltern zum letzten Mal wiedergesehen. Und meinem Vater, der zu mir gesagt hat, was kann ich für dich tun, mein Sohn, habe ich geantwortet, mir die Füße waschen. Er hat mir meine Galoschen ausgezogen. Und die Strümpfe hatten es nicht überstanden. Strümpfe konnte man das kaum noch nennen, stinkende Wollfetzen. Und er hat mir die Füße gewaschen. Und dabei besonders auf die kleinen Zwischenräume zwischen den Zehen geachtet. Da setzt sich das ganze Dreckszeug nämlich gerne fest. Fußpilz und sowas, sagte mein Vater. Und noch heute ist es wunderbar und unwirklich, wenn ich mir diese stillen Minuten ins Gedächtnis rufe, als mein Vater mir die Füße wusch. In dem Haus, wo meine Mutter die Böden wischte, mit Wasser kübelweise, es floss in Strömen, sie weinte, es roch nach Bleichlauge. Chlor haben sie im Krieg auf die Leichenberge geschüttet. Chlor und nochmals Chlor. Ich habe meinen Vater sehr geliebt. Ich habe wochenlang nichts gegessen, ich wartete auf den Tod damals. Ich betete für die Seele des Metzgers und für die des Schusters. Zu der Zeit war ich voller Ungeziefer und ich schlief auf den Bauernhöfen, den Kopf auf dem Mist. Das genoss ich, den Kopf auf dem Mist. Einmal habe ich eine Kuh geschlachtet. Wir mussten ja essen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich meinen ersten Fieberanfall, furchtbare Schmerzen in den Gelenken, im Bauch. Kotzen musste ich auch. Und meine Kotze schoss raus wie ein kochender Geysir. Erstaunlich, dass Kotze sich so benimmt. Mehrere von uns kotzten auf diese Weise und wenn alle krank waren, war ich dran schuld. Denn ich gehörte zur Wachablösung. Und wenn der Feind auf unserem Bauernhof Stellung beziehen wollte, bin ich immer heimlich weg und habe andere Bauernhöfe ausgekundschaftet. Und vor dem schönsten aller Bauernhöfe sehe ich den Mann und die Frau tot aufeinander liegen. Ich steige drüber weg und ich gehe rauf in den ersten Stock. Ich werfe mich in die Laken, das Bett war noch ungemacht, so warm, dass ich gestöhnt habe beim Hinlegen. Und ein paar Männer aus meiner Kompanie haben auch gestöhnt, etwas später, als sie sich in die anderen Betten warfen. Es war ein sehr großer Hof. Wir haben sehr wenig geschlafen, das Fieber schüttelte uns. Wir hatten Cholera. Der Mann und die Frau waren an Cholera gestorben. Und die restliche Familie, die auch Cholera hatte, die waren zum Sterben in den Gemüsegarten gegangen. Wir haben sie kurz darauf gefunden, diesem berühmten Geruch folgend, den ich schon erwähnt habe, diesen Blumenwassergeruch vom Flieder. Hätte ich mich doch bloß über diesen Mann und diese Frau gebeugt, die auf dem Vorplatz lagen, ich hätte gleich gewusst, dass es die Krankheit war und nicht die Kugel, die sie niedergemacht hatte. Und wir hatten gerade die Kuh geschlachtet. Und die Kuh ist dort verwest, denn wegen der Cholera hatten wir keinen Appetit. In den verseuchten Laken haben wir gezittert und fantasiert. Weiter kann ich mich an nichts erinnern. Sie müssen uns wohl anständig gepflegt haben, denn einen Monat später grub ich wieder. Und dann habe ich eine Grippe bekommen. Und dann einen Granatsplitter in den Arsch. Den habe ich immer noch da. Oh, ich habe noch mehr in meinem Körper, überall solche Splitter. Danach haben wir einen Schaf geschlachtet. Ja, das ist eine sehr schöne Erinnerung. Wenn wir nicht auf den Bauernhöfen schliefen, dann in diesen Löchern, die wir gruben. Ich schlief am liebsten in meinen Löchern, weil ich mir bei der stumpfsinnigen Fabrikation der Löcher immer einige Verfeinerungen einfallen ließ, wie zum Beispiel kleine Nachttischchen aus Lehm, da stellte ich dann meinen Wecker drauf. Ich habe sogar mal in einem meiner schönen Löcher mitten auf einer grandiosen Ebene einen Empiresessel aufgestellt, den ich einem Notar geklaut hatte. Es war ein sehr schönes Loch und ich hatte mir viel Zeit genommen für dieses Loch. Also es war jedenfalls auf einer grandiosen Ebene und ich hatte mich am Tag davor in einem Viehtrog gewaschen, gründlich unter einem Platzregen, das war im März, eine wahre Wonne. Ich musste mich unbedingt waschen, meine Füße vor allem und die berühmten kleinen Zwischenräume zwischen den Zehen. Ich habe immer den Rat meines Vaters befolgt. Unter den Achseln und meinen Penis auch. Ich hatte danach, nach dem Waschen, das Gefühl, ich triebe dahin. Ich zitterte vor Wonne und vor Kälte natürlich. Der Platzregen war ein echter Platzregen, dicht und eisig. Und nach dieser Waschung ist mein Schicksal über mich gekommen. Oder vielmehr über den intimsten Teil meines Wesens, das heißt meinen Penis. Außer durch ein paar Briefe meiner Brüder wusste ich praktisch nichts von dem, was sich an den verschiedenen Fronten abspielte. Wir stießen mal nach Norden, mal nach Osten vor, im Getöse des Stahlgewitters, und wir kletterten über Tote und nochmals Tote hinweg. Es war ein Geruch von Blut in der Luft. Die Muskeln von Toten spannen sich in einem letzten Aufbäumen nochmal an, und da bleiben sie liegen mit verdrehten Augen. Einige hatten schon schwarze Gesichter, riesige Lippen, die reinsten Neger. Andere hatten keine Hände mehr. Aus dem abgetrennten Handgelenk hingen blutige Fäden. Anderen war der Rücken zerschmettert, ein breiter Spalt von einer Hüfte zur anderen. Andere waren nur noch unförmige Fleischhaufen, die im Stacheldraht aufeinander klebten. Es wimmelte nur so von Ungeziefer. Einen Festschmaus hatten die. Bei einem feindlichen Überraschungsangriff ist einem meiner Freunde, Friseur war der, die Körpermitte weggerissen worden. Sein ganzes Blut ist rasend schnell aus ihm rausgelaufen. Einfach unglaublich, wie viel Blut er in sich hatte. Ein Strom von mindestens 50 Metern in das Loch hinein, in dem wir saßen. Seit einiger Zeit hatte ich keine Angst mehr vor den Toten. Ihr Röcheln kann ich nicht ertragen, wenn sie fantasieren. Binden und blutige Verbände verhindern, dass sie verbluten. Manche röcheln tagelang. Und sowas bringt mich zum Weinen. Ich hasse den Krieg. Ich erinnere mich auch an eine grauenhafte Schlacht. 2/3 unserer Truppen sind gefallen. Und nach der Schlacht sind wir, die Überlebenden, eingeschlafen, völlig verstört, im Schlamm, im Regen, auf der Erde. Und als der Morgen graute, hatte der Schlamm und der Regen das Schlachtfeld überschwemmt. Es war eine übernatürliche Landschaft geworden. Wunderschön. Mit Köpfen und Armen, die sich emporreckten. Köpfen und Armen ertrunkener Soldaten, die sich aus ihren Schützengräben hochziehen wollten und die der Schlamm verschlungen hatte. Der Regen hatte sich mit dem Schlamm verbündet, um sie zu ersticken. Um dieses schauderhafte, blutige Gemetzel zu bedecken, nichts blieb übrig als eine riesige Fläche, überschwemmt, glatt, und die aufgerichteten Arme und Köpfe, die gar nicht mehr wie Arme und Köpfe aussahen, denn sie waren so farblos blutleer oder so lehmverkrustet, dass man sie von der Landschaft nicht mehr unterscheiden konnte. Man mochte fast an eine Art Vegetation inmitten dieser lackierten Regen- und Schlammwüste glauben. Und ich musste an Sachertorte denken. Habe ich in dem Augenblick an Sachertorte gedacht, als ich aufwachte? Oder fällt mir das erst jetzt ein, im zeitlichen Abstand, dass diese überflutete Ebene wie eine Sachertorte aussah? Aber vielleicht habe ich bloß an Sachertorte gedacht, weil ich ganz einfach Hunger hatte. Und überhaupt lässt der Zustand halber Bewusstlosigkeit, in dem ich mich befand, alle möglichen abwegigen Halluzinationen zu. Es kann sogar sein, dass ich einen Augenblick lang wirklich geglaubt habe, ich sehe eine gigantische Sachertorte. Denn ich sagte Ihnen ja schon, dass es wunderschön aussah. Aber wenn ich sage, es war schön, könnte ich auch sagen, es war grauenhaft schön. Und obwohl ich wie betäubt war, konnte ich einfach nicht vergessen, diese Arme, diese Köpfe waren die Arme und die Köpfe meiner Kameraden. Nicht irgendeine Vegetation. Und ich wusste auch, dass der Regen und der Schlamm viel, viel stärker sind als todmüde Soldaten. Und dann sind wir marschiert, marschiert. Wir kamen in andere Länder, wir wurden immer älter und älter, man konnte zusehen dabei. Durch einen Brief von einem meiner Brüder habe ich dann erfahren, dass mein Vater gestorben war. Er hatte sich das Genick gebrochen, als er in den Keller ging. Und da meine Mutter meinen Vater sehr liebte, ist sie 2 Monate später gestorben. Diese Neuigkeiten erreichten mich nicht wirklich. Der Tod war mir so vertraut und ich fragte mich, wie es kam, dass ich selber überhaupt noch am Leben war. Die Jahreszeiten kamen und gingen. Ich erkannte sie an ihrem Geruch. Vor allem der Holunder im Frühling. Das ist mein Lieblingsgeruch. Und der Krieg mordete immer weiter. Es war nach dem Tod meiner Eltern, als wieder mal die Ruhe ausbrach, heftiger als je zuvor. Ich habe überall in die Gegend geschissen, Tag und Nacht verpestete ich meine Kameraden. Oft hatte ich nicht mal mehr die Zeit, bis zu den Latrinen zu rennen. Und in einer Vollmondnacht hat die Scham mich aus unserem Unterstand getrieben, obwohl der Feind ganz nah war. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als im Freien zu scheißen. Und alleine dann würde ich stöhnen können, kleine Schreie ausstoßen. Die konnte ich nie unterdrücken in dem Augenblick, wo das stinkende Zeug aus der Darmöffnung trat und überall rumspritzte und mich die schlimmsten Bauchkrämpfe zerrissen. Meine Kameraden schrien, komm zurück. Das hätten sie besser gelassen. Der Feind war ganz nah. Da ging eine Handgranate los und riss mir die Weichteile ab. Zwischen den Beinen ist mir nur so ein komischer kleiner Fleck voller schmerzhafter Narben. Und ein Fleischfetzen übrig geblieben, der zu nichts nütze ist. Ich verrate nicht, wie ich pisse. Zum Glück glaube ich an Gott. Wurm, du lebst noch? Wolf, bist du gekommen, um sie zu treffen? Wir sind verabredet. Ich habe angerufen. Ich warte auf Sie. Aber ich habe nur noch eine Hand. Wird sie mich noch lieben, Wurm? Komm, lass dich in die Arme schließen. Oh. Mensch, ich habe vielleicht was erlebt, Wurm. Wenn ich dir die Geschichte schon erzählt habe, dann sagst du mir Bescheid, ja, Wurm? Also, das erste Jahr Krieg war gerade um. Da hat mich der Feind gefangen genommen. Es war am Fuße eines Berges und ich hatte Hunger, Wurm. Einmal nachts, ungefähr um Mitternacht, mache ich mich auf den Weg. Flüchte aus dem Lager des Feindes, Wurm. Und ich verdünnisierte mich und laufe einem Offizier über den Weg, einer vom Feind. Und er spricht mich an und ich sage, Italiano, ich Italiano. Er geht an mir vorbei und dann dreht er um. Und ich ging weiter, da wo ich hin wollte, vorwärts, immer vorwärts. Er bringt mich an einen Ort, wo die Küchen waren und riesige Töpfe. Ich soll mich hinsetzen und er bringt eine Ration Fleisch an. Ich habe prima gegessen. Oh, habe ich prima gegessen. Da habe ich wirklich prima gegessen. Während ich am Essen war, ist der Feind jemand holen gegangen, der Italienisch sprechen konnte. Sie wollten mich verhören. Sie haben meine Frau gefunden. Sie war keine Italienerin, aber sie konnte Italiano. Und sie sagt zu mir, wo kommst du her? Ich wollte es nicht sagen. Ich war ein entflohener Gefangener. Ich war gar kein Italiano, also mache ich so Zeichen, nichts wissen. Und dann sagt sie, warum ist sie ins Dorf gekommen? Und ich habe diese Bewegung gemacht mit den Fingerspitzen so zusammen in den Mund rein, den ich ganz weit aufgesperrt habe. Das sollte heißen, genau, du hast schon kapiert, Wurm, ich habe Hunger. Und die Frau ist weg und die Feinde haben mich auf die Polizei gebracht. Noch mehr Feinde. Und auf der Polizei, wen sehe ich da? Die Frau. Dieselbe. Und sie fängt wieder an. Warum bist du ins Dorf gekommen? Und ich mache wiederum meine berühmte Handbewegung mit meinen Fingern und meinem Mund. Und die Polizisten telefonierten durch die Gegend, um rauszufinden, wer ich war. Die Frau hatte wohl gesagt, dass ich kein Italiano wäre. Jedenfalls befehlen sie, ich soll ihnen folgen. Und sie nehmen den Weg, den ich gekommen war. Den Weg, auf dem ich geflohen war. Sie brachten mich zurück in das feindliche Lager. Und da oben erkennt mich der Feind und sagt, warum bist du ins Dorf gegangen? Ich habe nicht mit ihnen geredet, weil das nämlich ein Lager für Italianos war da oben. Und ich war ja kein Italiano. Ich erkläre dir später, wieso ich ein gefangener Italiano war. Also habe ich den Kopf hängen lassen und habe versucht zu flennen. Aber ich habe es nicht geschafft. Und dann haben sie in der Sprache des Feindes zu mir gesagt, du wirst in das Lager von Harten geschickt. Ach du Jemine, habe ich da Schiss gekriegt. Harten Mensch, worum begreifst du? Diese Baracken, all diese Baracken. Und du musst Steine klopfen, du musst den ganzen Berg abtragen. Und der Feind brüllt in der Sprache des Feindes. Wie ich diesen Namen gehört habe, Harten, da habe ich vor Schreck gequiekt. Ich sollte also Sklave in Harten werden. Ich wollte kein Sklave des Feindes werden. Und du wirst gleich sehen, wie ich nicht Sklave des Feindes geworden bin. Nein, ich wollte nicht Sklave des Feindes werden. Also, wir fahren mit dem Zug nach Harten. Und wir mussten durch Ungarn fahren und der Zug, der hält in Ungarn. Ich war da mit einem anderen, der auch entflohen war, einem Italiener, einem echten. Und wie der Zug anhält, sage ich zu ihm, hier steigen wir aus, in Ungarn. Wir fahren nicht nach Harten. Also machen wir dem Wachmann ein Zeichen. Zwei Finger auf den Hosenlatz und kurz durch die Zähne gepfiffen. Was das heißen soll, Wurm, das soll pinkeln heißen. Und der Wachmann, der schlief schon, aber er kapiert und sagt in der Sprache des Feindes, hey, Lok, der Zug fährt gleich weiter. Und der andere entflohen und ich, wir gingen in den Bahnhof rein. Und wir verstecken uns unter einer Plane. Und da fährt der Zug ab. Das reinste Wunder. Sie haben nicht nach uns gesucht. Der Wachmann muss wohl eingeschlafen sein. Die Angestellten von der Bahn verlassen ihren Bahnhof mit ihren Laternen in der Hand. Und da waren wir frei. Also sind wir über die Landstraße gerannt und auf einmal riecht es nach Äpfeln. Es roch nach Äpfelnwurm. Am Abend kommen wir in ein großes Dorf mit Hausfrauen. Die ratschen und die sehen uns und sagen, wer seid ihr denn? Ich habe gesagt, gefangene Italianos. Und dann habe ich noch gesagt, wir wollen Arbeit. Ich habe es auf Ungarisch gesagt, ich konnte Ungarisch erraten. Ich konnte auch die Sprache des Feindes erraten. Und da ist eine dabei, die sagt zu mir, kommen Sie. Und Ihr Freund, was kann der? Ich wusste nicht, was der konnte. Und sie hat gesagt, wenn er Pferde lenken kann, dann behalten wir ihn. Sonst behalten wir ihn nicht. Sie haben ihn behalten. Und ich hatte ihr sofort gefallen, dieser Frau. Ich habe ihr gefallen. Es war eine ganze komplette Familie mit Vater und Mutter, das heißt Mann und Frau und der Tochter. Die hatte ihren Mann in Russland sitzen, gefangen. Und die besagte Frau war also die Tochter. Na, da ging es uns prima. Wir gingen in die Kirche. Sie haben zu mir gesagt, gehen Sie doch mal und dengeln Sie die Sense. Mit meinem Vater habe ich schon gedengelt, wie ich noch ganz klein war. Und ich konnte ganz prima dengeln. Und mein Freund lenkte die Pferde. Ich bin da fast ein Jahr geblieben. Und eines Tages sagen sie zu mir, der Schwiegersohn kommt bald aus Russland wieder. Wir können sie nicht mehr gebrauchen. Sie haben mir Brot gegeben, Geld und mich zur italienischen Grenze gebracht. Und ich war kein Italiener. Ich habe mich mit einem italienischen Pass erwischen lassen. Und sie sagten zu mir, Sie sind doch Franzose. Ich erzähle dir später, warum, Wurm. Und sie haben gesagt, Deserteur, Deserteur, was soll dieser italienische Pass? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr. Vielleicht, weil ich die Italiener mag. Und die sagten zu mir, ich hätte einen Italiener getötet, als der Krieg anfing, und hätte ihm seinen Pass geklaut. Und weiter sagen sie, ich hätte keinen zwingenden Grund dafür, dass ich einen Italiener getötet hätte, dass ich ein verdammter Deserteur wäre und ein Mörder dazu. Und sie fangen wieder an, mich als Deserteur zu beschimpfen. Und da sage ich zu ihnen, dass ich als Italiener gefangen genommen worden wäre und dass ich schon genug gestraft wäre. Und die haben mich nach Frankreich geschickt. In die vordersten Reihen, um mich durchlöchern zu lassen. Und ich bin nach Frankreich, um mich durchlöchern zu lassen. Ich habe eine Grippe gekriegt. Das war eine komische Grippe. Eine Grippe, die Soldaten umbrachte. Soldaten und nochmals Soldaten. Eine Grippe, die keine Grippe war. Oder vielmehr, es war schon eine Grippe, aber Die Soldaten waren so schwach, dass ich schon ein Schnupfen oder sowas umgehauen hätte oder irgendeine kleine Bazille. Ich war im Delirium. Und ich dachte an den Italiener, den ich getötet hatte. Es schien jedenfalls so, weil auf einmal erinnerte ich mich nicht mehr daran, dass ich einen Italiener getötet hatte. Vielleicht war ich selber Italiener geworden, ohne es zu merken. Oder ein Italiener, der im Sterben lag, hatte mir gesagt, hier, nimm meinen Pass, ich bin Italiener. Und ich hatte Lust, Italiener zu sein, weil ich den Dom von Mailand mag oder die italienische Malerei, die ich auf Kunstdrucken gesehen hatte. Ich war in einem Krankenhaus wegen dieser Grippe, die mehr als bloß eine Grippe war, und da gab es gutes Essen. Es gab gute Schwestern, eine echte Gräfin. Und dich, Wurm, mit deiner Cholera. Erinnerst du dich an deine Cholera, Wurm? Ich habe 24 Bier getrunken. Mir dreht sich der Kopf. Halt meine Hand, Wurm, so wie ich deine hielt, als es Krieg war. Danke, Wurm, dass du meine einzige Hand hältst. Und dann bin ich an die Front zurück, um mich durchlöchern zu lassen. Wieder in die vordersten Reihen. Und ich habe meine Hand verloren. Die feindlichen Minen sind hochgegangen. Und meine Hand auch. Ah, ich habe sie fliegen sehen, meine Hand. Ein schöner Pfeil. Gegen den Himmel. Und dann ist sie verschwunden. Und ich werde wieder in Richtung Krankenhaus gefahren. Und wir nähern uns dem Krankenhaus. Und da, peng, explodiert das Krankenhaus in Flammen im Granatenfeuer. Mein Blut floss in Strömen aus dem Handgelenk. Ich habe das Bewusstsein verloren. Und ich fantasierte wieder über meine Hand, die auf und davon geflogen war. Und über den Italiener, den ich angeblich abgemurkst hätte. Und dann kommen wir bei einem anderen Krankenhaus an und ich immer noch im Delirium. Meine Hand, der Spaghettifresser. Und ich kam wieder zum Bewusstsein. Und dann verlor ich es wieder. Und sie haben den Blutstrom eingedämmt. Und da, in diesem Krankenhaus, waren so viele Verwundete. Welche ohne Beine, welche ohne Arme, dass ich als einer ohne Hand noch glücklich dran war, dass ich bloß einer ohne Hand war. Ich hätte niemals 24 Bier trinken sollen, Wurm. Da war ein Soldat mit verbranntem Gesicht. Der war einer ohne Lippen, einer ohne Nase, ein Unglücklicher. Und die Schwester war Zivilistin mit bloß einem Auge. Und überall lagen sie in den letzten Zügen und riefen nach ihrer Mutter. Oder nach dem Jesuskind, aber öfter nach der Mutter. Diese armen, zermalmten Soldaten, die wachsbleiche Wangen hatten. Ich mochte diese Krankenhäuser. Ich hatte Angst davor, an die Front zurückzukehren. Und ich habe gesagt, ich würde Blut spucken und vor lauter Blut spucken wollen und versuchen, habe ich dann schließlich auch Blut gespuckt. Aber der Krieg hat mich noch einmal in die Schlacht getrieben. Und dabei hatte ich doch bloß noch eine Hand. Wenn du eine Frau wärst, Wurm, würdest du mich noch lieben? So, wie ich da vor dir stehe? Ich bin keine Frau. Ich habe so viele Tote gesehen, so viele gesehen, so viele gesehen, so viele gesehen. Weißt du noch, der kleine Schuster, der schöne Metzger? Ach, ja. Konstanze. Jetzt wollen wir erst mal eines klarstellen. Ich sehe, ihr erwartet mich zu zweit. Also, dich, Wurm. Dich liebe ich, als wärst du mein Kind. Und euch alle, euch Soldaten, habe ich geliebt, als wärt ihr meine Kinder. Meine Eileiter frisch abgebunden, meine Eierstöcke für immer stillgelegt. Ich werde nie Kinder haben, außer euch, meinen Soldaten, die ihr meine Kinder wart. Ich habe es gerade schon gesagt, aber ich sage es noch einmal, weil mich das ins Schwärmen bringt. Ich habe die Macht über meinen Körper ergriffen und ich untersage ihm zu gebären und das bringt mich auch ins Schwärmen. Wahrhaftig, ich bin eine Schwärmerin. Wahrscheinlich wird's mir eines Tages leid tun um den freudigen Schmerz, wenn man einen kleinen Schreihals in die Welt setzt. Rührend, weil er so klebrig ist und weil er aus unserem Geschlecht kommt und weil er einen auch an den tollen, wunderbaren Liebesakt erinnert, der es möglich macht, ein kleines Ei zu legen. Aber was soll's? Ich habe euch, meine kleinen Lieblinge, so vergöttert, dass ich nicht die geringsten Reserven an Liebesfähigkeit mehr übrig habe. Also, peng, kommen jetzt die Karten auf den Tisch. Soll ich gehen? Soll er gehen? Wurm hat keine Eier mehr. Dann soll er bleiben. Vielen Dank. Und alle, die ich geliebt habe. Nein, nein, nein, du bist nicht der Einzige. Es hat viele andere gegeben. Die habe ich mit meinem Körper geliebt. Aber vor allem mit meinem Herzen und mit meinem Zittern, meinem Stöhnen. All das kam zuallererst vom Herzen. Es war Krieg. Ich konnte ihn nicht vergessen, den Krieg. Es war ja auch der Krieg, der mir diese Verwundung an der Hüfte verpasst hat. Ping, eine Kugel in die Hüfte. Selbst in euren heftigen Umarmungen konnte ich sie nicht vergessen, diese Hüfte. Und diesen Krieg. Und die frische Wunde und die Narbe, die ich aus Scham verbergen wollte vor dem Mann, dem es kam. Dem ich 5 Minuten Lust schenkte zwischen 2 Salven. Ach, Soldaten. Die meisten gefallen auf dem Feld der Ehre. Wie bin ich stolz drauf, dass ich sie alle empfangen habe. Ihre Brüste an meiner Brust. Ihre Brüste, die jetzt durchbohrt sind. Die ich erst einmal abschrubben musste, denn sie waren sehr schmutzig. Diese Brüste. Hey, hey, hey, Konstanze. Ja, ich liebe dich. Da war ich mir ganz sicher. Und so habe ich alle Spielarten der Liebe kennengelernt. Es heißt, dass man vor Zärtlichkeit dahinschmilzt. Das stimmt. Ich bin dahingeschmolzen. Und diese berühmte Liebe auf den ersten Blick, die gibt's auch. Ich sah einen Soldaten und liebte ihn. Das war Liebe auf den ersten Blick. Eine echte Leidenschaft. Nicht mehr als der Zufall eines Lächelns, das beim Schwung einer Nase verweilt. Bei einer Schattierung der Haarfarbe. Und schon ist es soweit. Die Maschine rastet aus. Du wartest bloß noch darauf, in dieses Lächeln reinzubeißen und es zu unterbrechen, um auch ganz sicher zu sein, dass der Mund, der da lächelt, auch wirklich mithalten kann. Dass es verdient, dieses Lächeln. Dass du diese Nase und diese Schattierung der Haare so lange mieten willst wie möglich. Und um den kleinen Mietvertrag auch voll auszugossen, bringst du es fertig, neue Liebesspiele zu erfinden, die du noch nicht kanntest. Und du erfindest sie. Einfach. So wegen der Nase und der Haare und dem Lächeln. Wie ich es liebte, diese Körper zu mieten. Wenn ich Miete sage, heißt das nicht mieten wie im Frieden. Das heißt, dem Tod das Leben zu stehlen. Dem Krieg diese Männer. Denn ich bin eine von denen, die alles für sich behalten wollen. Für mich. Mich. Und ich hätte sie noch länger behalten, wenn ich gekonnt hätte. Ihre Nasen, ihre Haare, ihr Lächeln. Ach, was bin ich da hingeschmolzen. Was habe ich mich auf den ersten Blick verliebt. Bin ich öfter da hingeschmolzen, als es Liebe auf den ersten Blick war? Ich glaube, ich bin oft da hingeschmolzen. Leidenschaft. Das ist sehr ermüdend. Bist du dahingeschmolzen, als du mich gesehen hast? Wurm, ich habe dich geliebt, wie ich meinen Hund Titus geliebt habe. Und wenn ich sage, ich habe dich geliebt wie meinen Hund Titus, dann heißt es nicht, dass ich dich bloß geliebt habe wie ein Hund. Sondern das heißt, ich habe dich genauso sehr geliebt wie Titus. Mit der gleichen besonderen Aufmerksamkeit. Titus hatte Asthma und du warst 17. Ich mag das Alter 17. Das ist das letzte Mal, wo der Blick nur eine Bedeutung auf einmal hat. Später hat er drei oder vier gleichzeitig und verwirrt die Gefühle. Du hattest diesen Blick ungetrübt und er sagte mir beim ersten Mal, guten Tag, mein Fräulein, und beim zweiten Mal, ich habe Hunger, mein Fräulein. Und beim dritten Mal, mir gefallen ihre Brüste. Auch Titus wollte immer nur eine Sache auf einmal. Er war feinfühlig. Du sei ganz ruhig, du alte Sau. Deine Augen sagten immer 10 Sachen auf einmal, dass ich ganz verwirrt war. Und ich gab dir meine Zunge vor der Scheibe Schinken und meine Scheide vor dem Aspirin. Ich war eine kleine Nutte. Wurm. Damals war Krieg. Wozu große Formalitäten machen? Wie geht's deiner Familie? Deine Großmutter war so nett. Meine ganze Familie ist abgeschlachtet worden. Ich habe sie nicht beweint. Die Hüfte tat mir zu weh. Jeder Schluchzer rief den Schmerz wieder wach. Also habe ich sie später beweint, als die Narbe vernarbt war. Ach, was für ein Massaker. Meine Mutter, die reizlos war, hat ihre Reizlosigkeit auch als Tote behalten. Eine arme, zusammengekrümmte Tote, bescheiden. Verborgen hinter den Ligusterbüschen. Das ist typisch meine Mutter. Mein kleiner Bruder, der das Wesen meiner Mutter hatte, war ein plattgedrückter Toter, der von der Farbe der Erde schon nicht mehr zu unterscheiden war. Aber mein Vater, der immer herumschnauzte, dem ist die Schnauze weggerissen worden. Die halbe Schnauze hing ihm runter wie eine klappernde Tür. Das Gesicht vom Schädel getrennt und vollkommen selbstständig. Und sein Schädelkasten war leer und glatt. Sein rechtes Auge, das linke war in die Weiden gespritzt. Ich habe es erst viel später gefunden. Das blieb im Tode ebenso bedrohlich wie sein Mund, der sperrangelweit aufstand, als schnauzte er immer noch. Naja. Meine Großmutter war als einzige nicht von den Kugeln getroffen worden. Und sie schämte sich so sehr, dass sie in ihrem Alter als einzige unversehrt geblieben war. In dem Augenblick, als der Feind sein Blutbad anrichtete, fütterte sie die Karnickel. Und wenn sie stattdessen gerade die Hühner gefüttert hätte, dann hätte sie auch die Möglichkeit gehabt, von einer Kugel getroffen zu werden. Weil sie die Hühner immer lauthals beschimpfte, wenn sie sich um sie kümmerte. Sie war auf einem Ohr taub. Na, jedenfalls meine Großmutter, die vor Scham starb, beeilte sich mit dem Sterben. Sie legte sich hin und starb. Und ich war verletzt, aber am Leben in dem Haus, das ihr Soldaten das Rote Haus nanntet. Es ist in Wirklichkeit rosa. Ein schönes Haus. Aus roten Ziegelsteinen, die rosa geworden sind mit der Zeit. Und dann, herrje, dann, ein dummer Riesenhaufen Ziegelsteine. Denn die Granaten haben bloß die Fassade verschont. Die steht noch und eines der Zimmer unten. Aber im Granatenfeuer ist ein Wunder geschehen. Alle unsere Daunendecken, die rot waren wie das rote Haus, rot wie die Hektoliter vergossenen Blutes, rot wie die Brust von dem, den ich mit meinem Küchenmesser getötet habe. Rot war damals in Mode. Die sind verschont worden. Und die roten Daunendecken habe ich dann an euch, die Soldaten, verteilt. Und die roten Daunendecken haben eure Unterstände geschmückt. Erinnert ihr euch an meine Daunendecken? Meine hat ihre Federn verloren. Eine Handgranate. Ich kann mich nicht erinnern. Du erinnerst dich nicht an meine Daunendecken? Nein. Dich habe ich wirklich geliebt. Aha, immerhin. Und den anderen, den habe ich mit einem Küchenmesser getötet. Und als er in die Trümmer des Hauses eingedrungen ist, habe ich bei seinem Blick geglaubt, er wäre der Feind. Und ich habe zu ihm gesagt, verfluchter Feind, schau dort im Hof, schau dir deine Untaten an. Und er hat hingeschaut. Meine Mutter war violett, mein kleiner Bruder aschgrau, die Fingernägel meines Vaters waren schon gewachsen, das ganze Dorf war geflohen. Ich war allein mit meinen Toten. Ich sah sie am Tage und träumte von ihnen in der Nacht. Die Kugel wütete in meiner Hüfte. Ein großes Geschirrtuch dichtete die Wunde ab und ich zitterte im Fieber und ich bedauerte, dass ich zum Zeitpunkt des Massakers halb nackt gewesen war. Denn bloß weil ich halb nackt war, bin ich nur verwundet worden. Ich wäre am liebsten auch tot gewesen. Meine Großmutter am ersten Stock wartete auf den Tod und ich wusste nicht, was tun, damit er mich auch mitnimmt. Ich wusch mich also oben herum am Spülstein jeden Samstag. Es war ein Samstag. Und mein kleiner Oberkörper war nackt. Und da sind die Dreckschweine reingekommen, bewaffnet. Und sie haben diesen kleinen, wohlgeformten Oberkörper gesehen. der alterslos ist. Meine Titten waren viel, viel jünger als mein Blick und mein Mund. Und das Dreckschwein, das mich abknallen sollte, schielte auf diesen kleinen, mädchenhaften Oberkörper. Und vor meinem Blick, dem Blick einer Frau, hat er den Drehwurm bekommen. Und er hat noch doller geschielt und er hat abgedrückt. Und es hat die Hüfte erwischt und nicht den kleinen Oberkörper. Und dann ist er weggerannt. So genierte es ihn, dass er mich beim Waschen überrascht hatte. Und außerdem schaute ich ihm in die Augen. Und meine Augen sagten ihm, mach schon, Dreckschwein, töte mich. Und die anderen Dreckschweine töteten meinen Vater und meine Mutter und meinen kleinen Bruder. Die röchelten schon nebenan in den Zimmern. Wer ist das, von dem du am Anfang geredet hast? Hast du den auch geliebt? Das war nicht zu der Zeit, dass ich ihn getötet habe. Das war viel später. Also in den Zimmern nebenan sang meine Mutter am Klavier. Mein Vater las die Nachrichten von der Front. Mein kleiner Bruder spielte mit seinen kleinen Pferdchen. Und die Dreckschweine haben mitten reingeballert. Und das Klavier, die Zeitung, die kleinen Pferdchen waren blutüberströmt. Mein Vater durchsiebt von den Kugeln ist aufgestanden. Und ich habe gehört, wie er zu den Dreckschweinen gesagt hat, dass sie bloß Dreckschweine wären. Und er ist mit aufgesperrtem Mund gestorben. Und die Dreckschweine haben wieder und wieder in diesen weit aufgesperrten Mund geschossen und das Gesicht wurde abgetrennt. Und ich starrte das Dreckschwein an, das mich anstarrte. Oder vielmehr, er starrte abwechselnd meine Titten und meinen Blick an. Und er konnte gar nicht wieder aufhören, ihr Alter zu vergleichen. Und ich war ganz ruhig. Ich habe nur gefröstelt. Er hat irgendwie abgedrückt und ist abgehauen. Aber nun sag doch mal, der Typ, von dem du am Anfang geredet hast, hast du den mehr wie mich geliebt, ja oder nein? Unterbrich mich nicht. Mein Vater hatte als Bürgermeister des Dorfes nicht fliehen wollen und die Front war nah. Und zwischen den Schlachten veranstaltete der Feind gern ein allgemeines Scheibenschießen. Viele Zivilisten sind deshalb massakriert worden, weil es dem Feind so viel Spaß machte, auf Zielscheiben zu schießen. Und bei uns war es bloß ein halb gelungenes Scheibenschießen, weil sie meine Großmutter und mich verpasst hatten. Und als der andere reinkam mit seinem Blick wie ein Feind, da habe ich mir gesagt, ach, da kommt der Feind zurück, um zu Ende zu bringen, was er angefangen hat. Und meine Großmutter, die hatte gerade beschlossen, den Verstand zu verlieren. Es war Abend. War ich noch halb nackt? Oder hatte mich meine Großmutter zugedeckt, bevor sie beschloss, den Verstand zu verlieren? Weil sie es nämlich beschlossen hat. Ich hab's in ihren Augen gesehen. Sie hat aus dem Fenster geschaut und ich lag ganz nah bei ihr auf dem Boden. Und sie hat einmal ganz kurz aufgebrüllt. Ich hab wohl den Kopf gehoben. Sie schaute ihren abgeschlachteten Sohn an mit seiner herabhängenden Schnauze und so dickköpfig, dass er seine ganze Familie abschlachten ließ. Bloß weil er sich weigerte zu fliehen. Und sie? Genauso. Sie war dickköpfig, weil sie die Entscheidung ihres Sohnes unterstützt hatte. Und sie sah sich diese grauenhaften Folgen dieser Dickköpfigkeit an. Und ihr Sohn war am wenigsten gelungen als Leiche. Und meine Mutter war eine so rührende Tote, dass meine Großmutter sicher bedauert hat, dass sie sie nicht mehr geliebt hatte. Und sie hat meinen kleinen Bruder gesehen. Und sie vergötterte meinen kleinen Bruder. Und als sie damit fertig war, in den Hof zu schauen, habe ich gesehen, wie ihr Blick anderswohin schaute. Das heißt, nirgendwohin. Sie hatte den Verstand verloren. Sie hatte sich wohl gesagt, dass es keinen anderen Ausweg gab, dass das noch das geringste Übel an Ausweg war. Auch eine Art weniger zu leiden. Diese blöde alte Kuh, sagte sich einfach, ich werde verrückt. Und danach ein sanfter Tod. Und ich, hä? Ich? Die ich da in meinem Blut lag und sie brauchte? Sie war feige, dass sie mich einfach so im Stich gelassen hat. Dass sie sich den Luxus erlaubt hat, auf Kommando den Verstand zu verlieren und sich zum Krepieren ins Bett zu legen. Sie ist ins Bett gegangen und sie hat zu meinem kleinen Bruder gesagt, der sie nicht mehr hören konnte, dass er alle Lichter ausmachen sollte, dass wir Strom sparen müssten. Selbst als Irre hat sie noch an ihren Geldbeutel gedacht. Dann hat sie noch zu meinem kleinen Bruder gesagt, dass er nicht so nah an seine kleinen Pferdchen rangehen sollte mit seinen Augen, weil er sonst schielen würde. Selbst als Irre gab sie noch gute Ratschläge. Ich frage mich, ob sie wirklich verrückt war oder ob sie bloß gespielt hat, dass sie verrückt war. Bloß damit sie nicht meine Wunde säubern musste. Sie mochte den Geruch von Äther nicht. Danach hat sie überhaupt nichts mehr gesagt, tagelang. Und danach hat sie angefangen zu röcheln. Ich dachte, sie singt. Es war bestimmt erst Ende der Woche drauf, dass sie anfing zu röcheln, weil sie Ende der Woche darauf auch schon anfing zu stinken. Gut, ich hab verstanden. Ihn hast du mehr geliebt als mich, ach, Merda. Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Du denkst nur an ihn, das sieht man. Ihn habe ich auch getötet. Ja, um zu töten musst du wirklich lieben. Du liebst mich nicht. Ach so, wenn du meinst. Dann habe ich ihn wohl geliebt. Ich hatte es gar nicht gemerkt. Liebe würde ich nicht dazu sagen. Was würde ich denn dazu sagen? Sag gar nichts, ist mir lieber. Ich leide unter eurem Mangel an Zartgefühl mir gegenüber. Wo ich doch nur ein Eunuch bin, den man liebt wie einen Hund. Armer Wurm. Das hat mir gerade noch gefehlt. Mitleid. Ach, du Blödi. Ist er lange bei dir geblieben? Die Zeit, bis meine Großmutter zum letzten Zapfenstreich antreten musste. Und dann noch eine Zeit lang. Er hat die Toten gewaschen. Er hat sie alle hinterm Hühnerstall begraben. Ganz allein, mit einem Spaten. Und außerdem hat er mich gepflegt. Hat meine Wunde gesäubert. Ich fantasierte, ich nannte ihn Papa. Ich glaubte, er wäre mein Vater. Ich glaubte, er wäre zärtlich zu mir. Reg dich nicht auf, ich habe bloß gesagt, ich glaubte. Ich habe nicht gesagt, er war's. Und als wir hinter dem Hühnerstall waren und so taten, als würden wir über den frischen Gräbern beten, da haben die Feinde Granaten abgeschossen und da geschah es auch, dass die schönen rosa Ziegelsteine, die rot gewesen waren, in diesen großen, dummen Haufen Ziegel verwandelt wurden und dass sich die Fassade noch viel schöner emporreckte, weil man sie so als Fassade ganz allein endlich in ihren richtigen Proportionen sehen konnte. Während sie als Teil eines Hauses auch nicht schlecht war. Bloß nahmen ihr der Ostflügel und der Westflügel ihre ganze Höhe und nicht nur das, also ihre wahre Würde auch. Wir hatten gerade eben noch Zeit, in den Obstgarten zu rennen und da passierte es, dass er mich geküsst hat. Seine Lippen zerdrückt auf meinen und seine ganz schön dicke Zunge und die ganze Spucke. Das war das erste Mal. Ich krieg keine Luft mehr. Ich kriegte die fliegende Hitze. Ich hatte immer noch Fieber. Ich weinte in dem Getöse des zusammenbrechenden Hauses. Rot. Die Hühner schrien. Einige sind betäubt worden, andere verstümmelt, die meisten abgemurkst. Und wir haben furchtbar lange Hühnchen gegessen. Und er küsste mich mitten in diesem Massaker. Und ich spürte, wie seine Zunge herumfuhrwerkte. Und ich sah das Gebäude zusammenstürzen. Die Hühner sterben, die Gräber ganz frisch unter den Trümmern verschwinden. Da haben wir Matratzen vor die zersplitterten Fenster gestellt, haben uns einen Winkel hergerichtet wie die Hunde. Ich war froh, dass mein Hund Titus im letzten St. Nikolaus gestorben war. Ich hätte nicht gewollt, dass er die Gräuel des Krieges erleiden muss. Ich habe mich nie an die Gebete erinnern können, die ich gelernt habe. Kein einziges. Und er hat nicht einmal versucht zu beten. Er sah mich an. Und er sah, welchen Nutzen er für sich rausholen konnte. Ich schaute auf die frischen Gräber. Das war kurz vor dem Einsturz des Roten Hauses. Dem Einschlag der Granaten und dem großen Schlachten, dem Kuss mit der Zunge. Ach, das macht sie absichtlich. Und trotz allem sagte ich ein Gegrüßet seist du, Maria. Ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Ich fragte mich, was man wohl von Maria bitten könnte, nachdem man sie gegrüßt hatte. Und er lachte leise vor sich hin, während ich die Tränen zurückhielt. Meine Hüfte, die tat so weh. Und die Granate war eingeschlagen und die Hühner waren abgemurkst und die Gräber geschändet. Und er küsste mich. Wie, habe ich schon beschrieben. Und ich habe begriffen, dass ich seine Gefangene war. Ich habe zu ihm gesagt, warte noch, bevor du mich nimmst. Ich will vorher meine Toten beweinen. Warte, bis meine Hüfte verheilt ist. Ich bin nicht dazu gekommen, meinen Satz zu Ende zu sagen. Da küsste er mich schon wieder. Und man konnte das Mörderflugzeug noch sehen, genau vor der Sonne. Und Staubwolken wurden aufgewirbelt. Und ich hatte Schmerzen an der Wunde. Wir waren so schnell gerannt. Und dann hat er da unter dem Kirschbaum zu mir gesagt, ich hab dir das Leben gerettet. Und ich? Ich hab ihn später umgebracht. Mich bringst du auch. Na bitte, der Beweis dafür, dass ich dich liebe. Meine kleine Nutte, du. Aber davor habe ich angefangen, ihn zu hassen. Und ich habe auf den Boden gespuckt. Ich habe den Staub ausgespuckt, den ich verschluckt hatte. Aber auch den Geschmack seiner Zunge. Den Geschmack seiner Bartstoppeln. Er war unrasiert. Und er hat zu mir gesagt, ich heiße Nikolaus. Und ich habe ihm ganz blöd erzählt, dass mein Hund Titus am letzten St. Nikolaus gestorben war und dass ich bei seinem Namen an meinen Hund denken musste. Nikolaus, Nikolaus, Nikolaus. Danach habe ich geschwiegen. Ich wusste schon, dass ich vor ihm diese Sorte Schwachsinn daherfaseln würde und dass es ihm gefallen würde, wenn ich bloß Schwachsinn daherfaselte. Er würde immer besser und besser wissen, welchen Nutzen er für sich rausholen könnte, und ich fand mich grässlich, wie ich noch an seine Zunge dachte. Und meine Großmutter war verrückt. Und ich war ein Waisenkind. Also habe ich da hingeschaut, wo sie alle beerdigt lagen. Und ich habe gesehen, dass einige Splitter von den Trümmern des Grab meines Vaters beschädigt hatten. Und ich sah die Schulter meines Vaters. Ich sah die Schulter meines Vaters. Es musste aber auch die von meinem Vater sein, statt die von meiner Mutter. Da habe ich angefangen, ihn noch mehr zu hassen, meinen Retter, der mir seine Zunge zum falschen Moment reingesteckt hatte. Wo ich noch nicht bereit war. Wenn ich dir doch sage, dass ich ihn gehasst habe. Ich habe ihn ziemlich lange gehasst. Wenn ich ihn also geliebt habe, ja wann denn bitte? Ich müsste mich doch an diesen kurzen Augenblick erinnern, wo es furchtbar wehtut, wenn du dir schließlich eingestehst, ja, tatsächlich, ich liebe ihn. Und dann lässt es etwas nach. Eine Zeit... Überhaupt nicht mehr ruhig. Wann war denn das? Diese ganzen Symptome. Wann war denn das? Eines Tages, er rupfte gerade einen Huhn, da habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, eines Tages werde ich dich umbringen. Ich mochte nicht, wie ein Huhn rupfte. Und auch nicht, wie er es ausnahm, übrigens. Abstoßend, wie viel Spaß es ihm machte. Und ich habe gesehen, wie er ein Kaninchen tötete, und ich musste kotzen. Und er jauchzte vor Wonne beim Eingeweide rausnehmen. Besonders, wenn sie seine Hände besudelten. Das gab ihm auch eine Art übernatürliche Schönheit. Und ich konnte meinen Blick nicht von diesen blutüberströmten Fingern wenden. Und von seinen Nüstern vor allem. Die sich heftig bewegten, als führten sie ein Eigenleben, unabhängige Nüstern. Sie öffneten sich ganz weit, sogen so viel Luft wie möglich ein, und der Augenblick des Ausatmens, auf den ich wartete, nach dieser ersten Bewegung, der kam einfach nicht. Mein Retter hielt also den Atem an, und seine Augen wurden feucht, und die besagten Nüstern wechselten die Farbe. Sie wurden dunkler, dunkel, ziegelrot. Das stach ab von seiner hellen Haut. Er liebte das Töten. Und wahrscheinlich bin ich deshalb auf den Gedanken gekommen, ihn auch zu töten. Siehst du, ich erinnere mich an den Augenblick, wo ich auf den Gedanken kam, ihn zu töten. Als er das Huhn tötete. Ein gut gezielter Hieb, und es hat mir Befriedigung bereitet, es zu tun. Aber an den Augenblick der Liebe erinnere ich mich nicht mehr. Küss mich, Konstanze. Ach du, nichts als ein Bettler bist du. Es kam vor, dass er tagelang verschwand, und ich war besoffen vor Angst. Man konnte die Schulter meines Vaters immer noch sehen, und der Feind war barbarisch. Es hieß, er vergewaltigte die Frauen und schlitzte ihnen den Bauch auf, um heiße Asche reinzutun. Und nähte sie wieder zu. Und die Frauen quälten sich unter furchtbaren Schmerzen zum Tode. Und dann kam er zurück mit einem toten Tier, dass er schweigend zerstückelte. Da hatte ich keine Angst mehr. Ach, du Hündin. Du Glücklicher. I love you. Soldat. Oh mein Gott. Eines Tages ist er mit 3 stinkenden Soldaten heimgekommen. Er hat mir gesagt, sie wären wie er bei den Pionieren. Er würde einen Orden kriegen und um seinen Sieg zu feiern, hat er mich den 3 Pionieren zur Verfügung gestellt. Ich bat sie erst einmal, sich in der Scheune waschen zu gehen und ich habe mich den 3 Pionieren zur Verfügung gestellt. Nach den Pionieren, die Kanoniere. Er mochte es, mich den Soldaten zur Verfügung zu stellen. Ah. Ich habe angefangen, den Tagen der Katastrophe nachzutrauern. Als er mich wie sein Weibchen behandelte. Den Tagen der Katastrophe deshalb, weil er da noch so liebenswürdig zu mir war. Als die 3 Pioniere alle fertig gekommen waren, haben sie sich entschuldigt und sind weggegangen. Und er auch. Er ist auch weggegangen. Ohne ein Wort zu sagen. Und dieses Mal habe ich ihn wochenlang nicht wieder gesehen. Ich hasste ihn. Ich hasste ihn und wieder starb ich vor Angst. Ich aß die Hühner und kotzte. Ich aß die Eier der Hühner und kotzte. Ich aß die Karnickel und kotzte. Und vor lauter Kotzen war ich hässlicher als mein Vater, meine Mutter, mein kleiner Bruder, die unter der Erde verfaulten. Und in dem Augenblick, als ich ohnmächtig wurde, mehr tot als lebendig, da ist er zurückgekommen. Ich habe aufgehört zu kotzen. Ich war nicht länger hässlich. Und ich habe ihn gebeten zu lachen. Mit den Augen und mit dem Mund, wie er es so gut konnte. Ich habe ihn angefleht. Und er hat zu mir gesagt, unmöglich, dass er zu viele Tote gesehen hätte. Und er hat Pflaumenschnaps getrunken. Und er ist mir im Mund gekommen. Und da ging wieder alles los. Und das war der Grund. Weil er so in der einen Öffnung kam und überhaupt nicht mehr in der anderen. Weil er so ein schlechter Mensch war, dass ich mich aufgeregt habe, dass ich eines Tages ein Küchenmesser geschliffen habe. Ich habe mein Verbrechen vorbereitet. Wenn er nicht schon tot wäre, würde ich ihn umbringen, diesen verdammten Mistkerl. Ach, hatte ich mir gedacht, dann kommt sie zu mir. Mit dem kleinen Hoppla-Hopp ihre Hüften von links nach rechts, von rechts nach links und jetzt bist du auch gekommen mit dem kleinen Hoppla-Hopp. Aber Wurm war schon da und du bist bloß noch eine Schlampe. Ach, ich möchte sterben. Willst du mein Küchenmesser? Du bist gemein. Ich habe ihn an einem Sonntag getötet mit meinem Küchenmesser. Ich habe es hochgehalten an seinen Hals. Ich habe mir gesagt, ich muss die richtige Stelle finden. Und ich habe die richtige Stelle gefunden. Guten Tag. Oh, es war doch nicht die richtige Stelle? Du bist meine erste Liebe gewesen, Wolf. Und die erste Liebe vergisst man nie. Der da ist deine erste Liebe. Nein, du! Du hast nur noch eine Hand und deshalb liebe ich dich umso mehr. Gib mir deine Hand, die dir noch geblieben ist, damit ich sie mit Küssen bedecken kann. Wie schön ist so eine Männerhand. Vor allen Dingen, wenn es die einzige ist. Die schönen Finger. Ah, die schönen Adern. Was bin ich glücklich, dass du nur noch eine davon hast? Ich werde mich umso besser um sie kümmern, wo sie doch ganz alleine ist. Und dabei kam es mir doch auf die andere an, auf die, die du verloren hast. Und du weißt auch genau, warum. Aber das macht nichts. Ich werde all die Zärtlichkeit, die ich für die verlorene Hand empfand, auf deine lebendige Hand übertragen. Eine verlorene Hand. Was war sie, meine Lieblingshand? Diese Hand, weißt du noch? Sie pflückte die berühmten Herzkirschen, verflochten mit meinen beiden Händen. Die Kugeln pfiffen um den Kirschbaum und wir mittendrin im Kirschbaum. Wir waren beim Vorspiel zuliebe, als ich deine besagte Hand gesehen habe, die heute nicht mehr dabei ist. Ich wusste, was ich in deinem Blick lesen würde. Und ich habe genau das darin gelesen, von dem ich wusste, dass ich es darin lesen würde. Du hast nach den Herzkirschen gegriffen, wie du nach meinem Schenkel gegriffen hättest. Und du hast auch nach ihm gegriffen, nach meinem Schenkel. Und er hat angefangen zu zittern. Und die Leiter, die hat angefangen zu zittern. Aber es war eine stabile Leiter. Und du hast zu mir gesagt, sie haben wundervolle Schenkel. Und als du das gesagt hast, bist du rot geworden bis unter die Haarwurzeln. Und in diesem Augenblick, als du rot wurdest, sind deine Augen grau geworden. Weil du rot warst, sah man, dass sie grau waren. Und da habe ich nicht nur dein kleines Erröten geliebt, sondern auch deine Augen und dich ganz und gar. Ich liebte schon deine Hand, die, die die Herzkirschen pflückte. Und gleich sage ich dir, was aus dieser Hand geworden ist. Ich weiß es nämlich. Geh weg, du Schreckgespenst! Hör auf, sie zu kitzeln, du. Sie spricht mit mir, lass sie reden. Ja, genau, du lass sie. Ach, du Stute! Die Sekunden werde ich nie vergessen. Als deine Herzkirschenhand die Kirschen verließ, um sich mit meinem Schenkel zu befassen. Und ich zählte die Sekunden, jede einzelne. Eins, lieber Gott, mach, dass uns die Kugeln verschonen. Zwei, wenn er sich doch bloß beeilte. Drei, ist das heiß. Vier, ach, der Krieg, der Krieg. Fünf, na bitte, da ist ja die Hand. Und ich war beinahe enttäuscht. Ich hatte mir gesagt, das halte ich nicht aus, diese Lust. Wir werden von der Leiter fallen. Aber die Leiter war stabil, denn ich zitterte nicht mehr. Ich war mit einem Mal ruhig. Aber da warst du röter geworden. Und das mochte ich, dass du rot wurdest. Ich habe gesehen, wie es zwischen deinen Beinen unruhig wurde. Und ich spürte das Gleiche schon zwischen meinen. Und ich habe den Schweiß aus einer deiner Achselhöhlen gerochen. Sie war genau unter meiner Nase. Du hattest nur ein Unterhemd an, mit drei Knöpfen zwischen den Brustmuskeln. Und mir sind die Tränen gekommen, als ich dich einatmete und erfuhr, wie viel Lust es machen kann, jemanden bloß anzuschauen. Die Kugeln pfiffen um uns herum und da auf der Leiter, im Stehen, bin ich dein Weibchen geworden. Unsere Knie zitterten und ich glaube, ich habe geschrien. Nachher habe ich dich nach deinem Namen gefragt. Wolf, hast du gesagt. Und mich gefragt, wo wohnst denn du? Und ich konnte dir nicht sagen, dass ich ihn gerade getötet hatte, den da mit dem Küchenmesser. Dass ich aus dem roten Haus geflohen war, wo die Schulter meines Vaters aus den Trümmern hervorquoll. Und dass der Feind meine Familie abgeschlachtet hatte und dass der da mich verkaufte an die Pioniere, an die Kanoniere, an die ganze Kavallerie. Dass ich eine richtige Nutte war. Ich hab dich angeschaut. Du warst immer noch rot. Und ich hab gedacht, es wäre doch hübsch, wenn ich auch erröten würde. Aber ich konnte nicht. Es liegt mir nicht. Also habe ich zu dir gesagt, das ist eine gute Leiter. Schön stabil. Und ich habe sie geküsst, die Leiter. Und ich habe geweint. Das liegt mir schon eher. Und du hast zu mir gesagt, danke, dass du so nett warst, gleich hier zu Ende zu machen. Vielleicht bin ich morgen schon tot. Und da ist die Liebe. In Strömen. Aus mir herausgeschossen und du bist gen Osten gezogen und ich bin dir gen Osten gefolgt. Und danach war es der Nordosten und danach dann noch weiter oben und ich folgte dir von Weitem, ohne dich aus den Augen zu lassen. Aber ich konnte nicht anders. All diese Toten des Krieges habe ich auch gesehen. Aufgeschlitzte Bäuche, abgetrennte Köpfe. Ich hab einen gesehen, der röchelte und bewegte dabei seinen Kopf von rechts nach links, als ob er sagte, nein, oh nein, noch nicht, nein, oh nein. Ein anderer fasst schon ein Gerippe von den Ratten aufgefressen. Und ich gehe näher ran und die Ratten machen ihre Arbeit zu Ende und eine von diesen Ratten liegt auf dem Rücken krepiert, überfressen. Ich habe tote Soldaten gesehen, die standen aufrecht aneinander gelehnt. Denkmal für die Gefallenen. Und in den Löchern, die ihr gegraben hattet, die vom Wasser überflutet waren, habe ich Ertrunkene gesehen. Die wallenden Haare wie Gräser im Fluss. Oh. Und du hast eine Grippe bekommen. Und ich bin zum Krankenhaus hin. Und ich habe den frommen Schwestern gesagt, dass ich dir seit langem folge. Ich war sehr schmutzig, sie haben mir geglaubt. Ich habe auch gesagt, dass ich dich liebte. Sie haben mich gefragt, ob du mich auch liebtest. Ich habe ja gesagt. Sie haben mir erlaubt, deine Laken zu wechseln. Du hast fantasiert, du hast mich nicht wiedererkannt. Ich sagte zu dir, ich bin doch Konstanze von den Herzkirschen. Und kurz darauf passierte es, dass du deine Hand an der Schlacht verlorst. Und deine Kameraden haben mich aus dem Schuppen geholt, wo ich mich versteckte. Wir waren zurück Richtung Süden gezogen, als du wieder gesund warst. Und da ist es passiert, Richtung Süden, dass deine liebe Hand in der Schlacht die Kurve gekratzt hat. Ich habe noch mitgeholfen, den Stumpf abzubinden. Wir haben die Blutung gestoppt und ich war bei dir im Krankenwagen, der zu den anderen Krankenhäusern raste. Ich hielt dir die andere Hand. Ich mochte diese langen Aufenthalte in diesen Krankenhäusern. Und nachts gab ich den Sterbenden zu trinken. Glaubst du mir jetzt, wenn ich dir sage, ich liebe dich? Und selbst wenn du nicht wirklich der Erste warst, bist du doch der Erste gewesen. Begreifst du den Unterschied? Du bist das also, der gemeine Elektriker. Da gab es den kleinen Schuster, den schönen Metzger und den gemeinen Elektriker. Und der bist du. Ich erkenne dich wieder. Ich wusste nicht, dass du Nikolaus heißt. Den hast du gar nicht verdient, diesen schönen Namen, Nikolaus. Und mit dir habe ich so oft Hintern an Hintern geschlafen in diesen erbärmlichen engen Löchern, wo ich von der Feuchtigkeit meine Gesundheit verloren habe. Hast du mal eines von diesen Löchern gegraben? Nur eines? Und warst du es nicht, du, der sich einen Spaß daraus machte, Wälle aus Körpern der Toten zu bauen, die uns dann vor dem Kugelhagel schützen? Ich weiß noch, wie viel Spaß es dir machte, die Leichen des Feindes mit den unsrigen zu verflechten. Du warst Spezialist für solche Girlanden aus augenlosen Kadavern, die uns anstarrten, ohne zu sehen. Du hast dich sogar in Gefahr begeben, bist nachts bis zu den feindlichen Linien gerobbt und brachtest dann deine Beute mit. Arme junge Männer, die du hinterrücks ermordetest, ausplündertest. Ihre Briefe hast du gelesen. Und dann hast du sie unter die Leichen der Unsrigen gemischt. Ach, diese Mauern aus toten Körpern. Diese Hände, die seltsame Zeichen machten. Ach, du verdammter Mistkerl! Und du hast immer so obszöne Sachen auch gemacht. Du hast nicht nur die Toten gesammelt, du hast dich auch vor uns entblößt. Du sagtest, das Pfeifen der Kugel und der Geruch des Blutes wirkten anregend auf dein Glied. Und du fummeltest vor unseren Augen daran herum und deine Soße spritzte auf das Essen, auf unsere paar Habseligkeiten. Du hattest einen Ständer wie ein Stier. Und warst du es nicht auch, der mich zwang, es dir nachzumachen? Der gegen meinen Willen meinen schmutzigen Schwanz aus meiner Hose riss? Und ich schämte mich, weil mein Schwanz schmutzig war. Und du schütteltest ihn hin und her. Du hast mich gewichst, du gemeiner Elektriker. Und das hat mich schließlich sehr verwirrt. Ich empfand gar keine Lust dabei. Es war mir Angst vor dir und deiner herrischen Stärke. Und diese Angst wurde zu Hass. Und der Hass, das weißt du ja, wenn man ihn übertreibt, dann verwandelt er sich schnell entweder in Ekel oder in Liebe. Und ich schwankte zwischen Ekel und Liebe dir gegenüber. Das heißt, es ist üblich, diese Gewohnheiten unter Männern, die ohne Frauen sind. Also ich mag sie nicht, diese Gewohnheiten. Und doch, wenn ich daran denke, rührt es mich. Ich sage mir, das waren noch die guten alten Zeiten, worum du hattest noch alle deine Requisiten. Was für eine Qual, wenn man seinen Pimmel nicht mehr hat. Ich hasse dich. Doppelt. Einmal meinetwegen und einmal ihretwegen, die du so erniedrigt hast. Ich hasse dich, Elektriker. Warte, ich bin noch nicht fertig. Und dann hieltest du mir oft deine stinkenden Socken unter die Nase und sagtest, schaut ihn euch an, den kleinen Beamten, wie er den Gestank meiner Füße liebt. Und da wusste ich, dass du mir die schlimmsten Qualen zufügen konntest. Das machtest du auch mit anderen so. Warst du es nicht, der einem Apotheker seinen Gewehrlauf in den Hintern gerammt hat? Und am nächsten Morgen ging er mit entjungfertem Arschloch in die Schlacht, gedemütigt und weinend, um sich den Schädel durchsieben zu lassen. Mein Würmlein. Warst du es nicht auch, der dieses ganze Theater um den Geruch meiner Scheiße gemacht hat, während mich das Fieber schüttelte von der Ruhe und du verfolgtest mich mit deinem Spott und du sagtest, ich sollte zum Scheißen so weit weggehen wie möglich. Und das habe ich auch gemacht. Ich schämte mich meiner Scheiße, so wie ich mich meines stinkenden Schwanzes schämte. Ich hätte diese Beleidigung niemals hinnehmen sollen. Ich habe deinetwegen meine Würde verloren. Ich bin katholisch und vielleicht war es der Verlust meiner Würde, der mich aus dem Unterstand getrieben hat in jener berühmten Vollmondnacht, wo ich meine Eier verlor. Da habe ich zweimal geschönt. Einmal, als ich meinen Darm entleerte und zum zweiten Mal, als ich von der Granate des Feindes meine Weichteile verlor. Aber da habe ich geschrien, glaube ich. Ich glaube, ich habe geschrien. Hast du nicht gelacht, als du mich so gesehen hast, die Nase in den Lehm gerammt, den Arsch in die Luft und zwischen den Beinen nichts mehr von dem, was so wertvoll ist, wo es doch unsere Zier da heißt? Ich war halt bewusstlos und ich habe dieses Gelächter gehört. Ich habe gedacht, ha, das ist der gemeine Elektriker, der mich auslacht. Ich hasse dich, Niklaus. Ich auch. Na, jetzt werde ich dich töten. Ja. Mit diesem großen Stein, wo sie dich verfehlt hat, deine arme Nutte, unsere Konstanze. Du wirst bezahlen für alle deine Verbrechen. Auf, Wurm! Überlass ihn mir. Du kannst nicht lieben. Da! Und da! Aua! Gib's hin, Wurm! Da! Ja, wenn du zwei Finger an diese eine Stelle zwischen Hals und Nacken drückst, da kriegst du jeden Kleid. Lass ihn am Leben, Niklaus, lass ihn am Leben! Konstanz, ich möchte in deinen Armen sterben. Jetzt geht das Ganze schon wieder los. Notwehr! Amen. Und du, dir geb ich deine rechte Hand zurück. Die Herzkirschenhand. Als deine Kameraden mich holen kamen damals, sie haben zu mir gesagt, er ist verwundet und ich habe mir gesagt, ah, umso besser, er ist tot. Es war die Hölle, so zu leben, über die Leichen zu stolpern. In dem Augenblick war ich irre. Aber in dem Augenblick sagte ich mir schon, dass ich irre war. So irre war ich also auch wieder nicht. Und beinahe wäre ich gestorben. Fieber, Wochen und Wochen lang, dass ich ganz stumpfsinnig war, ausgetrocknet und die Ratten lauerten schon gierig. Und als ich an dein Lager kam, habe ich zu deinen Kameraden gesagt, er wird sterben. Endlich kann ich mich erholen. Und sie haben die Augen aufgesperrt, konnten meine Leidenschaft für dich nicht begreifen. Das war wie eine Krankheit. Das kannst du daran sehen, dass ich dein Herz oder deine Leber behalten wollte. Ich glaubte ja, du wärst tot. Und Kalbsleber, Kalbsleber, ist das nicht ein köstliches Gericht? Ich liebe Kalbsleber. Und ich hatte mal gelesen, dass liebende Frauen ihrem toten Geliebten das Herz herausreißen. Ich schwankte zwischen dem Herz und der Leber. Und dann war es die Hand, die sich mir bot. Aber als ich zu dir gekommen bin, da war sie weit, weit weggeschleudert worden, die Hand. Ich habe mehrere Tage gebraucht, bis ich sie fand. Ich suchte sie wie eine Sau, die Trüffeln, auf allen Vieren herumschnüffelnd. Ich sagte mir, den Geruch seiner Hand werde ich unter Tausenden wiedererkennen. Da hatte ich nicht an den Geruch des Blutes oder der verfaulten Glieder gedacht. Überall lagen welche herum. Und endlich habe ich sie gesehen. Und da im Gras war sie sogar, im Tod noch die schönste Hand von allen. Deine Hand und ich. Wir sind zu dir in dieses Krankenhaus gekommen, wo du im Fieberwahn lagst. Und ich habe ein Glas mit Formalin geklaut, den Fötus weggeschmissen, der drin rumschwamm, und deine Hand reingesteckt. Aber von dem Formalin verlor sie ihre Vollkommenheit. Ich hab's dann gelassen mit dem Formalin. Und zurzeit ruht sie in dieser luftdicht abgeschlossenen Schachtel, die ich ausgegraben habe. Denn sie war nämlich begraben. Und weißt du, wo ich sie begraben hatte? Wolf. Am Fuße des berühmten Kirschbaums. Bitte, da ist sie. Herr mit der Flosse. Als hätte ich insgeheim schon von dem zukünftigen Verlust meiner lieben Hand erfahren, hatte ich Respekt vor ihr. Und ich hätte beinahe an Gott geglaubt. Irgendeinem musste ich ja danken für die Herstellung dieser Hand. Meine Mutter habe ich nie gekannt. Und man hat diese Angewohnheit, Danke lieber Gott zu sagen. Und da unten, am Fuß der Berge, als ich Gefangener war, da habe ich vielleicht die Sense gedengelt mit meinen Händen. Und weil diese Hände so geschickt waren, konnte ich meinen Hunger stillen, denn diese Christenmenschen gaben mir zu essen für meine Arbeit. Ich sag's dir, der, der die Hand erfunden hat, dem muss man jeden Tag Dank sagen. Wenn du wüsstest, wie sehr sie mir fehlt, meine Hand. Und mit dieser Hand und natürlich auch mit der anderen habe ich den Russen getötet, den Mann von dieser Frau, die mich in ihre Familie aufgenommen hat. Genau wie der da es eben mit Wurms Hals gemacht hat, zweimal stark und gleichzeitig an der richtigen Stelle zugedrückt. Und seine Frau hat mir gedankt, hat mir die Hand gedrückt. Eben, ich sag's ja, die Hand. Eine verflixte Erfindung. Ich hatte eine gute Tat vollbracht. Die Scheiße von dem entlassenen Gefangenen war ganz grün. Der Skorbut hatte ihn entstellt. Sie hatten mich auch an ihre Brust gedrückt und hatten mich in ihr Bett geholt, weil sie war ja Witwe. Aber ich bin weg. Das war viel zu viel Liebe für einen allein. Und ich treffe dich und es geht wieder los. Viel zu viel Liebe. Da habe ich in einem fürchterlichen Kugelhagel den Arm hochgehoben und mir gesagt, komme was wolle, und meine Hand ist in einem prachtvollen Halbkreis dahergesegelt. Selbst da hat sie sich noch perfekt geführt. Und ich habe meine Hand daherfliegen sehen und ich habe gedacht, na ja, umso besser. Die Frauen lieben Männer mit einer Hand nicht. Ich fing an, die Auswirkungen der Liebe zu fürchten. Ich habe auch daran gedacht, dass ich mich erholen könnte und eine Invalidenrente kriegen würde. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, ach Wolf, wie mittelmäßig du doch bist. Und im Krankenhaus angekommen, wollte ich mir die andere Hand auch noch abhacken, um mich zu bestrafen, dass ich nicht Soldat bis in die Fingerspitzen war. Dass ich kein großer Charakter war. Eine Krankenschwester ist reingekommen und hat meine Handbewegung gesehen. Sie hat mir die Arme festgebunden und sie hat mich leidenschaftlich geküsst. Sie hat mir gesagt, dass sie mich vom ersten Augenblick an geliebt hat. Und ich hatte bloß noch eine Hand. Und trotzdem liebte sie mich wie eine Irre. Und ich habe auch gespürt, dass ich sie liebte. Meine vorherigen Schlussfolgerungen waren also falsch. Und mir wurde ganz klar, dass die Liebe nichts als ein Reflex ist. Ich war verzweifelt. Wie viele Tage hast du diese Krankenschwester geliebt? Drei. Ach so. Konstanze. Geh von mir auf und ab. Wundervolles, kleines, vorstehendes Ärschchen. Wenn ich nicht bei dir war, dachte ich weniger an dein wundervolles, kleines, vorstehendes Ärschchen als an eine Bewegung des Ganzen, die natürlich auch wundervoll ist, die deinen wundervollen kleinen Rücken mit einbezieht, deine wundervollen kleinen Schenkel und die kleinen Hüften und den Blick, der brennt. Eine kleine Zusammenfassung von dir ist das. Ich habe noch nichts von der schönen Erinnerung erzählt an den Meeresgeruch deiner kleinen Ritze. Die ist auch wundervoll, das versteht sich von selbst. Und wenn ich sie ein bisschen weniger oft beehrte als deinen Mund oder dein wundervolles, kleines, vorstehendes Ärschchen, dann nur deshalb, weil sie mich weich stimmte. Und man hat doch immer Angst, zu weich zu sein. Und wenn ich weich gewesen wäre, hättest du mich weniger geliebt. Und ich liebte es, wie du mich liebtest, während du mich zu hassen glaubtest. Töte mich, wieso? Ich will das nicht hören, was gleich gesagt wird. Ich habe noch nicht ausgeredet. Ich habe deine Wunde gern verbunden, deine Toten gern begraben, gern bei dir gewacht, als du fantasiertest. Das bindet aneinander sowas, das weiß ich wohl. Ich habe dich auch gern an die Soldaten verkauft, weil ich den Blick liebte, den du nachher hattest. Ich liebe deinen Blick sehr. Ich liebte dich? Aber ich liebte auch eine andere, die mich verrückt gemacht hat. Ich glaube, sie war dumm. Sie hat es nicht absichtlich gemacht. Das war eine dumme Gans, die da, die nicht weiter vorausdenken konnte als bis zu ihrer Nasenspitze. Der Krieg hatte mein Heimatdorf dem Erdboden gleichgemacht. Bevor du in deine Geschichten einsteigst, nimm dir doch einen Augenblick Zeit und bring mich um. Lass ihn doch reden. Also diese ganze Schuld daran, dass ich wochenlang allein war, vollkommen verängstigt? Hör auf, so zu zittern, das ekelt mich an. Antworte, Niklaus. Ja, ich habe den Faden verloren. Also, jedenfalls eines Tages Befehl vom Feldmarschall, wir rücken nach Südosten vor. Hab mir gesagt, prima, wird meine Mutter wiedersehen. Und wir kommen in meinem Dorf an und es war nicht mehr da. Eine große Ebene und der Wind. Und das ist alles. Keine Mutter mehr, kein Dorf mehr. Oh, Scheiße. Sag ich mir, das ist wirklich zu blöd, sowas. Und während ich mir das sage, bin ich mir an einer Stelle stehen geblieben, wo es früher Erdbeeren gab. Wir bauten sie an und Apfelsinen auch. Und verkauften sie dann. Es war nicht so sehr, dass die Erdbeeren weg waren. Ich mag keine Erdbeeren, man kriegt Nesselsucht davon. Aber es war nun mal eine gute Stelle für Erdbeeren und Apfelsinen. Und damit basta. Und jetzt war sie nicht mehr da, diese Stelle. Und das brachte ganz schön was ein. Ich kriegte die Wut und fing an zu brüllen über die Ebene. Wenn man im Juni da vorbeikam, sagte man, guck mal, hier riecht's nach Erdbeeren. Und das war ganz normal, weil ja welche da waren. Und jetzt würde es hier nie mehr welche geben. Diese Frau, kenne ich die? Wenn du mich nicht erschlägst, zerschlage ich dich. Hände hoch. Nein, ich schießen. Ich will ein schöner Toter sein. Hör auf, so kindisch zu sein. Jetzt rede ich von der Frau. Hatte 3 Tage Heimaturlaub, das war selten. Wo ich keine Mutter mehr hatte und kein Dorf mehr, keine Frage, ich gehe zu ihr. Ich gehe zu ihrem Haus. Ich klopfe, es war 7 Uhr, Abendbrotzeit, keiner da. Ich gucke zum Fenster rein, keine Schäden. Zuerst der erste Schock, kein Dorf mehr. Und dann gleich der zweite Schock. Und das ist ein Riesenschock gewesen. Ich gehe also zur Kneipe im Dorf. Ich sage mir, sie ist bei ihrer Schwester. Ich gehe später nochmal da vorbei. Und ich komme zur Kneipe und kriege Angst. Meine Beine fangen an zu zittern, meine Hände auch. Ich sag mir, hier ist was im Sack. Entschuldige, Wurm. Und ich traue mich nicht näher an die Kneipe ran, aber ich gehe trotzdem näher ran. Und was sehe ich? Feindliche Fahrzeuge. Ich sage mir, aha, deshalb zittern meine Beine und meine Hände. Und in dem Augenblick sagt mir eine Stimme, nein, das kommt nicht von den feindlichen Fahrzeugen. Es war eine innere Stimme. Also schleiche ich wie eine Katze an der Häuserwand der Kneipe lang und werfe einen Blick rein. Und was sehe ich da? Die Gans, wie sie den Feind küsst. Schlimmer. Viel schlimmer. Sie sah glücklich aus. Und sie hatte zugenommen. Sie sah ganz glücklich aus. Und sie hatte zugenommen. Das macht eine ganze Menge aus. Ich sag mir, ich bringe sie auf der Stelle um. Aber die Stimme sagt mir Geduld. Vorsicht. Ich gehorche und was sehe ich? Ich sehe, sie lächelte nicht so ein Lächeln, das man aus Verpflichtung hat und das man nur schwer wieder verschwinden lassen kann. Dieses Lächeln, das man bei Leuten hat, die man nicht besonders gut kennt, das nach einer bestimmten Zeit in den Backen wehtut und dann im Kiefer, aber man schafft es immer noch nicht, es runterzukriegen, dieses Lächeln. Und man lächelt stundenlang so und man sagt sich, jetzt hör doch endlich auf so zu grinsen, du siehst total dämlich aus. Und man grinst weiter. Ja, das ist auch gut so. Denn wenn man ganz plötzlich aufhörte, würden sich die Muskeln dermaßen entspannen, dass sie alle auf einmal in sich zusammenfielen. Und das wäre abstoßend. Man würde aussehen, als ob man einen Flunsch zieht. Sie jedenfalls, sie lächelte wirklich und wahrhaftig, einfach so, ohne sich zu zwingen, ein spontanes Lächeln. Überhaupt kein Krampf, so natürlich, dass man noch irgendwas anderes nebenbei machen konnte, sich im Gesicht kratzen, die Strümpfe hochziehen, mit den Haaren spielen. Und das machte sie alles auch, mit Leichtigkeit. Sie kratzte sich im Gesicht. Sie zog ihre Strümpfe hoch, sie spielte mit ihren Haaren und all das, während sie lächelte. Und sie hatte beide Ellbogen auf den Tisch gestützt, damit sie näher am Feind war, nehme ich an. Und der Feind trank. Himbeergeist. Und sie, was trank sie? Himbeergeist, das war das Stärkste. Sie, die immer auf Mineralwasser schwor, sie trank Himbeergeist und auch noch mit dem Feind. Und wahrscheinlich lag es am Himbeergeist, dass alle ihre Muskeln im Einklang standen. Entspannt, dass sie stundenlang hätte lächeln können, wenn sie gewollt hätte. Und sie wollte es auch. Wegen dem Mund des Feindes, nehme ich an. Der ganz nah war und schön. Und deshalb konnte sie die Muskeln der Beine bewegen, der Arme und alle anderen auch. Und hoch lebe der Himbeergeist! Und seine Lippen waren ein kleines bisschen geöffnet, als hätten sie ein sexuelles Verlangen. Und das machte mir Bauchweh. Mein kleiner Liebling, das tat mir überall weh. Mein kleiner Liebling. Ich glaube, ich habe ein bisschen aufgestöhnt. Ungefähr so. Alles Leiden hat seine Grenzen. Und dann hat sie eine Handbewegung gemacht, eine einzige nur. Ich wäre beinahe aus den Latschen gekippt. Es war eine ganz alltägliche Handbewegung, aber ich habe geglaubt, sie würde anders weitergehen. Sie würde mir die ganze Wahrheit verraten. Und dann, da kannst du Gift drauf nehmen. Dann wäre ich reingegangen und hätte sie umgebracht. Aus nächster Nähe, du Ass, hätte ich sie genannt. Und was für eine Handbewegung war das? Sie hat ihre Hand über den Tisch geschoben und die Lampe, die über dem Tisch hing, hat sie angestrahlt, diese Hand, die sich vorwärts schob. Ah, oh, diese Hand. Ich kannte sie so gut. Ich hatte an jedem ihrer Finger gelutscht. Und die Finger waren fix im Bett. Die war nicht prüde, nee. Das war sie nicht. Wie sie so lächelte und Himbeergeist trank mit dem Feind. Und was macht die Hand da? Sie schiebt sich weiter vor, immer weiter. Und ich biss mir auf die Zunge und es blutete. Und dann... Dann hält die Hand an, bleibt stehen, die Muskeln noch in Bewegung und dann entspannt sie sich, bewegt sich nicht mehr, ruht sich aus, bleibt einfach da im Lichtkegel, als wollte sie sich im Licht sonnen, eine Hand, die anscheinend nichts anderes vorhatte, als da in dem Lichtkegel liegen zu bleiben. Und dann nimmt sie auf einmal ihre Hand weg und mein Herz schlägt, peng, peng, peng, in meiner Brust. Und die Hand, was macht sie? Sie geht hin und treibt die Augen meiner dicken Gans. Und meine dicke Gans fängt an zu reden. Ich sehe, wie ihr Mund sich bewegt. Mit den Augen zwinkert sie auch und die Hand geht von den Augen zum Mund und sie stellt sich vor ein großes Gähnen meiner dicken Gans. Sie sagt bestimmt, ich bin müde oder sowas. Und ich sehe, dass das wohl stimmt, dass sie müde ist. Ich sehe ihre Augen, die ganz klein werden, ihre Wangen, die ganz bleich werden, ihre Haare, die in alle Richtungen abstehen. Und was passiert ganz plötzlich? Sie steht auf und sie sagt Gute Nacht. Und die innere Stimme sagt zu mir, Mensch, pass doch auf, du Trottel. Du siehst doch, gleich kommt sie raus. Und tatsächlich, meine dicke Gans schiebt ihren Arsch zur Tür, da renne ich los und verstecke mich neben der Kneipe im Gras, das ganz nass war. Es war Oktober. Und ich höre ihre Schritte und wie die Tür der Kneipe zuknallt und ihre Schritte zögern. Und dann steuern sie ihr Haus an und da sehe ich die ganze Szene nochmal vor mir. Ich sehe sie nochmal vor mir und vor allem den Augenblick mit der Hand im Lichtkegel. Das ist mir der liebste Augenblick. Und die Hand schiebt sich weiter vor, immer weiter und ich heule und ich habe auch Lust zu brüllen. Beides auf einmal. Ich zögere und dann habe ich beides auf einmal gemacht, gebrüllt und geheult dabei. Danach bin ich tagelang gerannt, tagelang bin ich gerannt, bis ich dich traf. Mit einer Kugel in der Hüfte, was zu rühren, von einem Spülstein. Du bist eine Großmutter, die im Sterben lag. Gekommen, um dich um Verzeihung zu bitten. Für alles, was ich dir angetan habe, Konstanz. Und ich bitte dich tausendmal um Entschuldigung dafür, dass es mir so viel Spaß macht, dir weh zu tun. Mit mir leben, meine Geliebte, nur du und ich, ein richtiges, kleines Pärchen. Ich bin gerade um Jahre gealtert. In wenigen Sekunden. Stützt mich doch ein bisschen. Ich habe nur noch eine Hand. Das ist endgültig. Ich bin ein guter Elektriker. Komm. Mich hat sie am meisten geliebt. Der ist erledigt. So. Du tötest mich? Ich dachte immer, man stirbt sofort. Gute Nacht. So, jetzt werde ich sie begraben. Sie hörten das Hörspiel »Die Krieger« von Philippe Mignana, Deutsch von Frank Heibert. Die Rollen und ihre Sprecher: Konstanze, Angelika Domröse, Nikolaus, Ulrich Mattes, Wolf, Hilmar Tate, Wurm, Udo Samel. Das Produktionsteam: Regie Gerhard Willert, Musik Christoph Coburger, Ton Peter Nielsen, Schnitt Franz Josef Prunsche, Assistenz Frank Heibert und Wolfgang Streng. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1988.